Kapitel 8, Übung A 26b. Hören Sie das folgende Gespräch zweimal. Kreuzen Sie beim Hören oder danach die richtige Antwort an. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei unserer Sendung Gesund Leben. Heute zum Thema Lärm. Ein herzliches Willkommen gilt auch Herrn Michael Sande vom Bundesumweltministerium, unserem heutigen Gesprächsgast. Guten Tag. Der Großstadtlärm nimmt immer mehr zu. Kann Lärm auch krank machen? Gibt es zu diesem Thema wissenschaftliche Untersuchungen? Ja, es gibt Studien über die Auswirkungen von Lärm und aus denen geht hervor, dass sich viele Menschen durch Lärm belästigt fühlen. Bewiesen ist auch, dass lang anhaltender Lärm den Kreislauf und das Immunsystem belastet. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Folgen von Lärm auf den menschlichen Körper noch nicht ausreichend erforscht sind. Einige Ergebnisse liegen aber bereits vor. Bekannt ist ja, dass Lärm das Gehör schädigt. Ja, das ist seit langem bekannt und bewiesen. Es gibt jetzt neue Erkenntnisse, dass Lärm eben nicht nur das Gehör, sondern den gesamten Organismus negativ beeinflusst. Es gibt auch eine erste Langzeitstudie. Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts haben 18 Jahre lang die Gesundheitsdaten von 1700 Berlinern gesammelt. Es zeigte sich, dass auf Dauer nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern auch das Immunsystem durch Lärm geschwächt wird und es so zum Beispiel zu Krebserkrankungen kommen kann. Woher kommt eigentlich der zunehmende Lärm? Nun, in Großstädten leiden die Bewohner oft unter Verkehrslärm oder Baulärm. Die genannte Langzeitstudie konnte ganz klar einen Zusammenhang zwischen Bluthochdruck, Herzinfarktrisiko und Verkehrslärm nachweisen. Allerdings laufen die Schädigungen schleichend und über viele Jahre hinweg ab. Reagieren alle Menschen gleichermaßen auf Lärm? Und kann man etwas gegen Lärm tun? Das Lärmempfinden ist subjektiv und deshalb individuell verschieden. Um herauszufinden, welche Art von Lärm im Einzelfall überhaupt eine Belastung für den Körper ist, bietet jetzt das Institut für Akustik der Technischen Universität Berlin einen neuen Test an. Die Forscher messen den Lärmpegel vor dem Haus und gleichzeitig befragen sie die Bewohner in einem gezielten Interview nach ihrem subjektiven Lärmempfinden. Und man sollte natürlich, wenn man eine neue Wohnung sucht, gleich darauf achten, wo die Wohnung liegt. Wenn man ein besonders lärmempfindlicher Mensch ist, ist es nicht ratsam, eine Wohnung direkt an einer großen Kreuzung oder über einer Kneipe zu mieten oder zu kaufen. Man sollte ebenfalls darauf achten, ob die Fenster gut schließen und eine Doppelverglasung haben. Gute Fenster können einen effektiven Lärmschutz bieten. Und die Stadtplaner können natürlich auch einiges tun. In vielen Innenstädten oder in Wohngebieten am Stadtrand gibt es schon sogenannte Tempo-30-Zonen, die den Verkehrslärm sehr stark vermindern. Herzlichen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Herr Sander ist noch circa 30 Minuten bei uns im Studio. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an unter 020 3619 8746.